Eigentlich ist es ungerecht, wenn nur wir Menschen alles Mögliche verlegen und verlieren, während ein Kobold zwar daran schuld sein kann, zumindest in der Umgebung von Meister Eder, aber selbst nie etwas verlegt und verliert. Die Geschichte, die ich euch erzähle, konnte nur passieren, weil der Pumuckl auch etwas verloren hat. Und zwar eine Glasmurmel. Ihr kennt sie sicher. Innen in der durchsichtigen Glaskugel sind lauter lustige, bunte Linien, eine rechte Augenweide für jeden, der gern spielt. Erst recht für einen Kobold. Ihr werdet vielleicht sagen, dass er damit ja nichts Wertvolles verloren hat. Aber für den Pumuckl hatte die Glaskugel großen Wert. Er konnte so herrlich mit ihr spielen, konnte immer wieder durch sie hindurchschauen. Verzweifelt suchte er sie im ganzen Haus und fand sie nicht. Recht unglücklich kam er zu Meister Eder. Glaskugel ist weg. Einfach weg. Hast du sie zusammengekehrt und in den Ofen geworfen? Na, ganz bestimmt nicht, Pumuckl. Aber sie kann doch nicht einfach fortgeflogen sein. Ist sie auch nicht. Muss bloß gescheit nachschauen wahrscheinlich. Ich schaue und schaue und schaue doch schon die ganze Zeit überall rum. Gescheit sogar. Ja, dann weiß ich ja nicht. Du hast's leicht. Du hast's leicht. Wenn du was verlegst, dann bin ich schuld. Aber wer ist denn schuld, wenn ich was verlege? Auch du. Und da lachst du. Da lachst du, wenn ich traurig bin. Ja, mein Pumuckl. Soll ich denn wegen der Glaskugel weinen? Ja, so will ja so. Hast du im Hof noch geschaut? Wenn ich mich recht erinnere, dann hast du gestern draußen im Hof damit gespielt. Hab ich. Ja, ich hab, du hast recht. Ich muss im Hof suchen. Ich schau unter jeden Grashalm und unter jeden Stein und unter überall schau ich. Ja, das tust. Der Pumuckl schaute wirklich unter überall. Aber er fand die Murmel nicht. Dafür fand er etwas anderes, das ihm so schön schien, dass er ganz außer sich war vor Freude. Einen kleinen goldenen Anhänger, wie man ihn an einem Kettchen am Arm oder auch am Hals trägt. Dieser Anhänger hatte die Form eines Herzens. Pumuckl rannte natürlich damit sofort in die Werkstatt. Schau, was ich da hab. Ein Herz, ein schönes, goldenes Herz. Ui, das ist ja viel schöner als meine Glaskugel, nicht wahr? Oh, ich habe ein Herz gefunden, ein goldenes Herz. Tatsächlich? Ja. Zeig mal, ob das echt ist. Das ist echt das. Oh, und wie das echt ist. Aber wenn das echt Gold ist, ja, dann darf man das nicht behalten. Dann ist es vielleicht lieber doch nicht echt Gold und ich darf es behalten. Nein, so aber geht das nicht. Du weißt doch gar nicht, wem es gehört, also kannst du es doch gar nicht zurückgeben. Ja, aber da muss man es auf der Polizei abgeben. Die Polizei? Ja, jetzt warte mal. Da war doch neulich die Frau Meissner da. Die hat doch so ein Armband gehabt, wo ringsum lauter so goldene Sachen dran gingen. War da nicht ein Herz dabei? Was? Ein Herz? Weiß ich nicht. Ja, freilich weißt du's. Das weiß ich. Du hast doch noch drüber geredet. Ein kleines Telefon ist dran gegangen. Ja, ein Telefon. Und ein Pinguin. Und ein Pinguin. Und eine Weltkugel. Und eine Welt. Ganz narrisch warst du nachher, wie Frau Meister wieder fort war. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, war da auch so ein Herz dran gegangen. Ja, da war auch so ein Herz dran gegangen. Aber das Herz war viel größer. Ja, das sagst du jetzt bloß, weil du das behalten willst. Aber ich muss heute Nachmittag sowieso zur Frau Meissner, dann nehme ich das Herz mit und frag's. Ja, zur Frau Meissner. Und dann sagt die Frau Meissner ganz einfach, ja, es gehört mir. Und dann nimmt sie mir das weg und dann habe ich weder eine Glaskugel noch Murmel, noch überhaupt eine Freude. Nichts hat der arme Pumuckl, nichts. Ich geb's nicht her. Aber da nützte alles nichts. Meister Eder hätte es auf keinen Fall zugelassen, dass der Pumuckl den Anhänger behält. Und als er am Nachmittag mit dem Herz zur Frau Meissner ging, war der Pumuckl bitterböse. Er versuchte geschwind noch das Herz dem Meister Eder wieder aus der Tasche zu stibitzen. Aber der Schreiner kannte seinen Pumuckl und das Stibitzen misslang. So fragte er also Frau Meissner. Ich habe da bei mir im Hof was gefunden, von dem ich mir denken könnte, dass Sie es verloren haben. Sie haben doch da so ein Armband mit allerhand Sachen drauf. Fehlt Ihnen da nicht ein Herz? Ja, an meinem Armband, da ist ein Herz dran. Gell? Moment einmal, Herr Eder, ich schaue mal nach. Ja, ist recht. Also aufgefallen ist mir nichts, aber es könnte ja sein. Nein, es fehlt nichts. Doch, das Herz ist noch dran. Ja, da muss ich es auf die Polizei tragen. Darf ich es mal sehen? Gern. Moment, ich hab's im Geldbeutel. Da ist's. Also ich glaube nicht, Herr Eder, dass Sie das auf die Polizei tragen müssen. Nicht? Na, das ist doch nicht echt. Ach so. Das ist gar nichts wert. Höchstens ein Kind trägt sowas. Das können Sie höchstens auch wieder einem Kind schenken. Auf der Polizei, da wird man das sicher gar nicht annehmen. So. Sie glauben, dass das nicht echt ist? Nein, bestimmt nicht. Das sieht man doch sofort. Schauen Sie, das hat ja auch gar keinen Stempel. Mhm. Also ich würde sowas nie tragen. Ja. Sie können es ja im Geldbeutel lassen, als Talisman. Vielleicht bringt es Ihnen Glück. Ja, ja, das könnte man machen. Also, Dankeschön, Frau Meißner. Bitteschön, Herr Eder. Wiederschauen. Wiederschauen. Der Meister Eder freute sich, dass der Anhänger unecht und wertlos war. Denn dann konnte er das goldglitzernde Ding dem Pumuckl ohne schlechtes Gewissen schenken. Pumuckl! Ja? Pumuckl, komm mal her. Ich hab da was für dich. Für mich? Hast du die Glaskugel gefunden? Oder hast du... Da, das Herzl gehört dir. Das ist ja das schöne goldene Herz. Oh, und ich muss es nicht mehr hergeben und nicht auf die Polizei tragen. Und die Frau Meißner, die will's nicht und es gehört jetzt ganz und gar mir. Ja, ja, du darfst das beuten. Oh. Weißt, das ist mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Glücksherz als ein Goldherz. Das ist nicht so wertvoll, dass man's... Ein Glücksherz. Ja. Oh, ich habe es ja gleich gewusst, dass das ein Glücksherz ist. Herz aus Gold ist Kobolden Hold. Also, dann verlierst du Herz auch nicht. Das verliere ich nicht, weil ich es nämlich anbinde. So. Dafür ist nämlich der kleine Ring da dran. Schau mal, diese kleine Ring hier. Guck mal, diese, ja, verstehst ja. du? Ja, ja, leicht verstehe ich. Ja. Und zwar binde ich es jetzt, gleich hier. Wo ich es immer sehen kann, da binde ich das Herzchen an. Das reimt sich. Alles, was mit Herz zu tun hat, reimt sich. Ja. Das ist eine ganz, ganz alte Weisheit. Ja, ja, sehr ja. ganz alt, ja. ja. Also, binde ein Herz an, wo man es sehen kann. Ich weiß, wo ich es anbinde. An meine Schaukel. Mhm. Immer wenn ich schaukle, dann schaukelt das Herz mit. Und wenn ich nicht schaukeln mag, dann kann das Herz ja ganz für sich alleine schaukeln. Ja, das kann's ja. Dann ist mein Herz immer vergnügt. Ein Schaukelherz, das ist jetzt was ganz Altes, was ich dir jetzt sage. Ein Schaukelherz fühlt niemals Schmerz. Ja, das ist ein ganz altes Sprichwort, ja. Nein, das ist ein ganz neues Gedicht. Und zwar ist das von mir. Das ist gut, ja? Ja, sehr gut. Und jetzt schaukle ich mein richtiges und mein goldenes Herz schaukeln miteinander hin. Und her und hin und her. Zwei Herzen schaukeln hin und her. Das freut das eine, das freut das meine, das freut die beiden Herzen sehr. Das Glücksherz hängt am roten Band und meines sitzt da innen und schaukeln beide miteinander. Dann muss ein Kobold singen. Ja. Tralala, tralala, tralalalalala, tralala, tralala, tralalalala. Es war also alles eitel Glück und Wonne, sodass der Pumuckl sogar den Verlust seiner Glaskugel darüber vergaß. Leider dauerte dieses Glück nur bis zum Nachmittag. Da holte sich der Meister Eder Zigaretten und auf dem Rückweg zur Werkstatt sah er im Hof die kleine Bärbel vom Vorderhaus. Sie suchte den ganzen Hof ab, so ähnlich wie am Vormittag der Pumuckl nach der gläsernen Murmel. Suchst du was, Bärbel? Ja, Herr Eder. Ja, was suchst du denn? Ein Anhängerl. Ein Anhängerl? Ja, ein kleines goldenes Herz. Das hat mir mein Papi von der Reise mitgebracht. War echt gold. Echt gut. Ich hab's an einer Halskette gehabt. Hast du ja verloren? Na, die ist ins Kleid gerutscht. Aber der Anhänger ist nicht mehr dran gewesen. Der muss irgendwo im Hof sein. Der Papi schimpft schrecklich, wenn ich's nicht mehr finde. Wahrscheinlich ist dies Herzl, das... Haben Sie's gefunden? Ja, ich nicht, aber... Mei, was mache ich jetzt da? Wissen Sie, wer's gefunden hat? Schon, aber ob's der jetzt wieder hergibt? Das muss er hergeben. Alles, was man findet, muss man wieder hergeben. Ja, da hast du schon recht, aber ich bin da in einer Zwickmühle, weißt. Der es gefunden hat, hab mich gefragt, ob es behalten darf. Und ich hab ja gesagt. Jetzt pass auf, Bärbel. Komm in einer halben Stunde in meine Werkstatt. Ich muss mit ihm reden. Ist es denn ein Bub? Buben tragen doch gar keine Halsketten. Ja, schon. Also kommst später, dann gebe ich dir das Herzl, ja? Sagen Sie ihm, wenn er es nicht hergibt, dann kommt meine Mutti und dann... Na, das braucht's nicht. Du kriegst schon der Herzl wieder. Oh, danke, Herr Eder. Ich sag's gleich meiner Mutti, dass ich's wieder krieg. Mutti, Mutti, der Herr Eder weiß, wer mein Anhänger hat. Oh mein, das wird jetzt eine Enttäuschung werden für ein Pumuckl. Dem Meister Eder war keineswegs wohl in seiner Haut, als er die Werkstatt betrat und den Pumuckl vergnügt singen und schaukeln sah. So ein Herz ist ein Scherz ohne Schmerz. Oh, Pumuckl. Wenn es schaukelt, Pumuckl. Wenn es gaukelt, wenn es maukelt. Pumuckl, jetzt horch ja mal. Was denn? Du kannst ja auch mit mir singen. Sing doch mal mit. Ich bin froh, Trololo, Trololo. Nein, jetzt hör mal singen auf. Ich muss mit dir reden. Aber da, sing doch bitte mal mit. Sing doch einfach mal mit. Ich bin froh, Trololo, Trololo. Du, nein, bitte schön, jetzt hör mal zu. Also, ich bin gerade der Bärbel begegnet. Der Bärbel, der Bär. So, wenn du ihr wieder mal begegnest, dann sag ihr schöne Grüße von mir. Herzliche Grüße. Du kannst jetzt allen Leuten herzliche Grüße von mir sagen, weil ich nämlich ein Herz habe. Ja, jetzt sei einmal stark. Also, es ist so, Pumuckl. Ja. Das goldene Herz gehört der Bärbel. Nein, nein, nein, nein, nein, das gehört mir. Du hast es mir geschenkt und deshalb gehört es mir. Ich hab's ja nicht wissen können, dass das die Bärbel verloren hat und dass es jetzt sucht, weil es ein Mitbringsel von ihrem Vater ist und dass das Kind dann geschimpft wird und, ja, aber jetzt weiß ich's halt. Ja, also, dann vergisst du es eben. Pumuckl, das hat keinen Sinn. Wieso hat es keinen so Sinn? So leid man's tut, du musst das Herz wieder hergeben. Das geht nicht anders. Das geht schon anders. Ich gebe es einfach nicht her. Pumuckl, du kriegst von mir einmal ein anderes. Komm, jetzt sei vernünftig. Ich bin vernünftig, aber du bist nicht vernünftig. Sonst würdest du wissen, dass das ein Glücksherz ist, das man überhaupt nicht wieder hergeben kann, weil man nämlich sonst das Glück auch mit hergibt. Und das wäre sehr unvernünftig. Geht zu. Das Glück hängt doch nicht an so einem Anhängerl. Doch, woran soll es denn sonst hängen? In deinem wirklichen Herzen. Nein, nein, nein. Mein wirkliches Herz, das ist unglücklich, wenn du mein unwirkliches Herz der Bärbel geben willst. Jetzt reden wir nicht lang rum. Komm, zieh die Schleife auf und gib dem Kind sein Eigentum zurück. Ich ziehe die Schleife auf. So, hier, bitte. So ist brav. Aber nicht, um dem Kind mein Eigentum zu geben, sondern um es ganz allein mir zu geben. Ganz alleine mir! Ganz alleine mir! Pumuckl! Pumuckl! Ganz alleine mir! Pumuckl! Ich gebe es nicht her! Gib es her! Nein, ich gebe es nicht her! Ich verstecke es auf nimmer wieder, Finde! Aber Pumuckl! Ich verstecke es! Pumuckl! Wie soll ich kommen sehen? Der Pumuckl war wie ein Blitz in der Wohnung mitsamt dem goldenen Herz und versteckte es unauffindbar. Was kein besonderes Kunststück für einen Kobold ist, nachdem ja der Anhänger nicht größer als ein 10-Pfennig-Stück war. Nach einiger Zeit kam er vergnügt wieder in die Werkstatt. Oh, das hätten wir weg im Versteck. Es ist zwar sehr schade, dass jetzt das Herz nicht mehr mit mir schaukeln kann, aber das macht nichts. Jetzt ist das goldene Herz ein Geheimschatz vom Pumuckl. Schatz bewahren, Koboldsachen. Ja. Jawohl. Und mich bringst du jetzt in die größte Verlegenheit. Was sag ich jetzt? Du sagst jetzt die schöne, schlichte, einfache Wahrheit. Herz ist weg, keiner kann es finden, mag er sich auch noch so schinden. Oh, ich bin ein großer Dichter. Aber Pumuckl, ich finde das gar nicht schlimm von dir, dass du jetzt... Jetzt kommt die Bärbel schon. Herr Eder, haben Sie meinen Anhänger schon? Na, Bärbel, leider. Aber Sie kriegen ihn noch, oder? Ich weiß nicht. Es ist was Dummes passiert. Der Anhänger ist schon gefunden worden. Aber jetzt ist er wieder weg. Verloren, verstehst? Oh, oder machen Sie nur Spaß, Herr Eder? Nein, Bärbel, leider nicht. Da kann man doch noch suchen. Wo hat denn der Bub verloren? Weißt, das Herzl ist so klein, das verschlüpft sich, dass man es nicht mehr findet. Tut mir wirklich leid, Bärbel. Aber Sie haben doch gesagt... Sei nicht traurig, Bärbel. Vielleicht taucht es ja nur auf. Ich werde es auch suchen. Vielleicht, dass es morgen oder übermorgen findet. Der Papi wird mir nie mehr was mitbringen. Das Herz war ein Talisman. Was hast du denn da in der Hand? Ach, bloß eine Glasmurmel. Die habe ich gefunden, wie ich das Herz gesucht habe. Jäckerl, das ist ja meine Glaskugel. Gehört die Ihnen? Ja, das ist, ja. Du, Bärl, das ist mindestens so ein guter Talisman wie der Herzl. Wenn sie Ihnen gehört, da. Na, Bärbel, Polten, ich habe eine Idee. Du pelzt jetzt die Glaskugel so lang, bis sie das Herzl wiederfindet. Wirst sehen, das bringt dir Glück. Aber ich kann sie doch dem Papi nicht zeigen, die Murmel. Und ans Kettel kann ich sie auch nicht hängen. Ja, das ist schon wahr, aber trotzdem rate ich dir, heb sie gut auf. Die habe ich als Puppe in meiner Hosentasche getragen. Jetzt tust sie in die Tasche von deiner Schürze und morgen kommst wieder und vielleicht hab ich dann das Herzl. Das sagen Sie bloß. Aber ich hab meine Gründe, warum ich das sag. Glaub mir's, verlier die Kugel nicht. Und wenn Sie das Herz doch nicht mehr kriegen? Dann gehört die Glaskugel dir. Die ist nämlich schön. Hast schon genau angeschaut. So eine gibt's gar nicht mehr. So schön ist die. Eine Rarität. Sie ist zwar nicht aus Gold, aber sie hat's in sich. Wenn's mich fragst, mir wäre sogar die Kugel lieber, als wird das Herz sein. Schon, aber... Wart nur, vielleicht kannst die Kugel schon bald gegen den Anhänger eintauschen. Aber der Papi heute Abend, der schimpft... Schau halt nur einmal vorbei, bevor der Papa heimkommt. Ich kann zwar nichts versprechen, aber vielleicht. Das Fragen kostet ja nichts. Aber vergiss deine Glaskugel nicht. Nein, die vergesse ich nicht. Herr Eder, meine Murmel! Dort, dort! Jetzt ist sie unter die Bretter! Pumuckl! Bärbel, schnell, fangen! Aber sie ist unter die Bretter. Au! Was ist denn? Mich hat was gezwickt, wie ich unter die Bretter langen wollte. Wart, das werden wir gleich haben. Bärbel, gehen wir schnell raus in den Hof, dann sehe ich's besser. Jetzt ist die Murmel unter den Ofen gehüpft, wie sie hüpfen kann, wie ein Gummiball. Gib augenblicklich die Kugel her! Aber Herr Eder, ich hab sie ja nicht. Da ganz hinten in der dunklen Ecke. Pumuckl, ich sag dir's im Guten. Hab sie schon. Es ist ein Glück, sag ich dir. Heißt die Murmel Pumuckl? Die Murmel? Habe ich Pumuckl gesagt? Ja, Sie haben mit der Murmel geredet und Pumuckl zu ihr gesagt. So, ja, das ist bloß eine dumme Angewohnheit von mir. Da hast du jetzt die Glaskugel, halt's ganz fest, bis du draußen bist, sonst hüpft sie wieder davon. Ich halte den Pumuckl ganz, ganz fest, Herr Eder. Ja, und komm wieder, aber nur mit der Murmel. Ja, Herr Eder, danke schön und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Bärbel. Sie hat meine Glaskugel, meine schöne, schöne Kugel. Ich will sie wieder haben. Okay. Du darfst dir meine Glaskugel nicht mitgeben. Du darfst einfach meine Sachen nicht hergeben. Jetzt führ dich nicht so auf, doch, ja? Ich führ mich auf. Ich hab's ja nicht für immer hergeben, sondern du kriegst's wieder, wenn du das Herzl dafür rausrückst. Nein, nein, ich rücke überhaupt nichts heraus. Ich bin doch nicht verrückt, dass ich etwas herausrücke. Mhm. Das Herz gehört mir, weil du es mir geschenkt hast. Und die Kugel gehört auch mir, weil du sie mir auch geschenkt hast. Pumuckl, hast du eigentlich nicht gesehen, wie traurig die Bärbel war? Und ich? Ich bin auch traurig. Und du siehst's nicht. Ich will die Kugel wieder haben. Du hast mir nie gesagt, dass das eine ganz besondere Glückskugel ist. Eine ganz besondere, ganz schöne Glücksglaskugel. Na, das habe ich nicht gesagt. Ah. Aber jetzt sage ich dir was übers Glück. Ich will nichts übers Glück hören. Ich will das Glück haben. Glücksherz, Glückskugel, alles, was mit Glück zu tun hat, gehört dem Pumuckl. Du hörst mir jetzt zu. Nein, ich laufe der Bärbel nach. Ich nehme ihr die Glückskugel, ich hole sie aus der Schürzentasche. Da bleibst. Nein, lass mich aus, lass mich aus. Ich will raus. Nein, lass dich nicht aus. Erst, wenn du mir zuhörst. Ich will die Glückskugel. Jetzt hör endlich auf mit dem Schmarrn vom Glück. Du hast selber gesagt. Ja, sowas sagt man dahin. Aber das Glück hat weder was mit einer Glaskugel noch was mit dem Anhänger zu tun. Das Glück, das hat man da drin, in sich selber. Ich hab da gar nichts drin. Ja, das ist aber traurig. Ja, das ist sehr traurig. Weil dann nämlich mit deinem echten Herzen was nicht stimmt. Das kann nämlich gar nicht glücklich sein, wenn's weiß, dass ein anderer unglücklich ist. Da nützt die schönste Glaskugel nichts. Du hast doch gesehen, dass Bärbel ganz nasse Augen gehabt hat. Und ich weine auch. Also, ich meine gleich. Und wie du die Bärbel so gesehen hast, hast du gewusst, dass du schuld dran bist. Nein, du hast mir das Herz geschenkt. Ja, aber du kannst leicht den Kummer von der Bärbel aufhören lassen. Brauchst nur das Herzl wieder hergeben. Oh, nur. Wo ist doch ein Glücksherz? Ach, ein Glücksherz ist doch bloß dann, wenn die Bärbel wieder glücklich ist. Und du auch. weil du bewiesen hast, dass du selber ein gutes Herz hast. Nicht an dem blechern Ding hängt das Glück, sondern an dem, was du damit machst. Also das verstehe ich nicht. Das will ich auch überhaupt nicht. Und mit der Kugel ist es das Gleiche. Die ist bloß aus Glas. Aber wenn du damit so lustig spielst und dich freist, dass alles seine Ordnung hat, dann ist das ein Glück. Das da drin. Ja, in dir. So. Und jetzt lass ich dich aus und jetzt machst du, was du willst. Ich will die Kugel. Und ich will das Herz. Und ich gehe jetzt raus in den Hof, um die Glaskugel zu holen. Jawohl. Danke. Der Pumuckl ist wirklich in den Hof gelaufen. Aber auch wenn er es nicht wahrhaben wollte, die Worte vom Meister Eder sind ihm doch nicht aus dem Kopf gegangen. Zu allem hockte die Bärbel auch noch im Gras und spielte mit der Murmel, von der sie glaubte, dass sie Pumuckl heißt. Und zwar spielte sie Orakel. Pumuckl, schön daher rollen, daher. Bist ein lieber Pumuckl und hilfst mir, das Herz suchen. Warte, ich geb dir einen Schubs. Und wenn du bis zur Tonne kugelst, dann krieg ich das Herz wieder. Und wenn du nur bis dahin kugelst, dann krieg ich es nicht mehr. Oh, bitte, bitte, kugel doch bis zur Tonne, Pumuckl. Bitte, bitte, ich krieg das Herz doch sonst nicht mehr. Noch einmal, Pumuckl, noch einmal. Und jetzt gilt's. Wenn du bis zur Tonne kugelst, dann krieg ich das Herz wieder. Juhu, juhu, ich krieg mein Herz wieder. Ich krieg es wieder, ich krieg es bestimmt wieder. Wisst ihr, warum die Kugel mit solcher Wucht gegen die Tonne gekugelt ist? Nicht, weil die Bärbel so gut gezielt hat, sondern weil der Pumuckl nachgeholfen hat. Und seltsam, dieses kleine Nachhelfen machte den Kobold plötzlich ganz vergnügt, fast übermütig. Er wusste zuerst gar nicht so recht, warum. Er freute sich bloß, weil die Bärbel sich freute. Aber dann schien es ihm mit einem Mal schön, wenn die Bärbel sich noch mal freuen würde. Schnell lief er in die Werkstatt. Der Meister Eder tat, als würde er den Pumuckl überhaupt nicht sehen. Pumuckl sauste hinauf in die Wohnung. Und dann kam er herunter und schlenderte wie beiläufig zur Hobelbank. In der Hand hatte er das kleine goldene Herz. Also ich habe das Herz wiedergefunden. Schau, da ist es. So. Die Bärbel sagt zu meiner so was Dummes, Pumuckl. Dann hast du ja die Glaskugel weggenommen. Nein, habe ich nicht. Ich habe sie bis zur Tonne hingekugelt. Und dann hinter der Tonne versteckt. Nein, du rätst heute aber immer alles ganz falsch. Na schön, dann hast du etwas anderes angestellt. Was ganz anderes. Ich habe die Tonne, nein, ich habe die Kugel. Also die Kugel habe ich bis zu der Tonne hingekugelt. Obwohl das bei dem vielen Gras sehr schwierig war. Mhm. Aber die Bärbel hat mit sich gewettet, dass sie das Herz wiederbekommt, wenn die Kugel bis zur Tonne rollt. Und da habe ich ihr ein bisschen geholfen, die Wette zu gewinnen. Hat sich sehr gefreut. Aha. Und jetzt... Und jetzt? Eine gewonnene Wette ist eine gewonnene Wette, nicht wahr? Mhm. Und da habe ich mir eben gedacht, weil sie sich so gefreut hat darüber, also dass sie eben wirklich gewonnen ist, die Wette. Da gib ihr das dumme Herz. Ja, Pumuckl. Kleiner Pumuckl, bist doch ein lieber Kerl. Ich hab's so gewusst, dass du's Herz am rechten Fleck hast. Oh, ich habe es hinter der Bodenleiste versteckt gehabt. Das war nicht der rechte Fleck, nicht wahr? Na, weder für das goldene Herz noch für dein eigens wäre Versteck der rechte Fleck. Und du kannst ja dichten, fast so gut wie der liebe kleine Pumuckl. Allerweil bin ich mich frei. Im Pumuckl steckt der gute Kern, drum habe ich meinen Kobold allweg gern. Was sagst du jetzt? Ich sage, dass du jetzt gleich die Bärbel rufst und ihr das Herz gibst. Ja. Und ich krieg dann, was für ein Spaß, meine Kugel aus rundem Glas. Ja. Zwei Dichter in einer Werkstatt. Wenn du mal nicht mehr schreinern magst, dann machen wir beide nur noch Gedichte. Ja. Das wird erst schön. Ja, viel sauber wird das. Aber zuerst rufe ich die Bärbel. Bärbel! Bärbel! Sag mal her. Ja? Schau, was ich da hab. Das ist ja mein Anhänger. Oh, bin ich froh, dass ich ihn wieder habe. Vielen Dank, Herr Eder. Bitteschön, Bärbe. Aber ich krieg jetzt einmal die Glaskugel wieder. Ja, hier. Ich hab mit ihr gespielt. Hab sie von da bis zur Tonne kugeln lassen. Können Sie das auch? Was, von da bis zur Tonne? Das geht doch gar nicht. Ist ja lauter Gras. Doch, das geht. Schauen Sie. Feigrad. Gut machst du das, Pumuckl. Also, Bärbel, verlier dein Herzerl nimmer. Ich gehe jetzt gleich heim und zeig's der Mutti. Mutti, ja. Ich hab mein Herzerl wieder. Und ich hab jetzt meine Glücksglaskugel wieder. Es ist doch eine Glücksglaskugel. Ja, jetzt ist es eine, Pumuckl. Wirklich. Alle waren jetzt glücklich und zufrieden. Ein paar Tage später ist der Meister Eder das erste Mal in seinem Leben in ein Juweliergeschäft gegangen. Und wisst ihr, was er dort mit einem kleinen Schmunzeln gekauft hat? Ein kleines, vergoldetes Herz. Und das hat er dann mit einem roten Schleifchen an die Schaukel gebunden. Der Pumuckl war überglücklich und wollte gleich ein ganz langes Gedicht mit Herz machen. Leider wurde es nur kurz, weil sich auf Herz nur Schmerz und Scherz reimt. Aber das reimte er ausgiebig, während er vergnügt hin und her schaukelte. Klaue nie ein Herz zum Scherz, denn es macht sonst jemand Schmerz. Und hat mal jemand Schmerz im Herz, dann ist das gar kein guter Scherz. Verjag den Schmerz mit Scherz, mein Herz, dann hat das Herz nie mehr nen Schmerz. Das ist ein wundervoller Vers. Ich meine natürlich Vers, aber das reimt sich nicht. Macht das was?